Erster, ich bezeuge vor Gott und Jesus Christus, der die Lebenden und die Toten richten wird, wenn er wiederkommt und sein Reich beginnt. Zweiter, verkünde das Wort Gottes, egal ob es den Menschen gefällt oder nicht. Weise zurecht, ermahne und fordere sie auf, und das mit großer Geduld und indem du sie lehrst. Dritter, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen die wahre Lehre nicht mehr hören wollen, sondern sich Lehrer suchen, die ihnen nur das sagen, was sie hören möchten, weil es ihren eigenen Wünschen entspricht. Vierter, sie werden sich von der Wahrheit abwenden und stattdessen Märchen glauben. Fünfter, du aber sollst in allem besonnen bleiben, sei bereit zu leiden, erfülle die Aufgabe eines Evangelisten und erfülle deinen Dienst vollständig. Sechster, denn mein Leben wird bald als Opfer hingegeben, und die Zeit meines Abschieds ist gekommen. Siebter, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Wettlauf beendet und ich habe am Glauben festgehalten. Achter, nun wartet auf mich der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, nicht nur mir, sondern auch allen, die sich auf sein Wiederkommen freuen. Neunter, beeile dich, bald zu mir zu kommen. Zehnter, denn Demas hat mich verlassen, weil er diese Welt liebte. Er ist nach Thessalonich gegangen, Kressens nach Galatien und Titus nach Dalmatien. Elfter, nur Lukas ist bei mir. Bringe Markus mit, denn er kann mir im Dienst sehr helfen. Zwölfter, Tychikus aber habe ich nach Ephesus geschickt. Dreizehnter, bringe mir den Mantel mit, den ich bei Carpus in Troas gelassen habe, und auch die Bücher, besonders die Pergamentrollen. 14. Alexander, der Schmied, hat mir viel Schaden zugefügt. Der Herr wird ihn für seine Taten bestrafen. 15. Nimm dich auch du vor ihm in Acht, denn er hat sich unseren Worten sehr widersetzt. 16. Als ich mich das erste Mal verteidigen musste, stand mir niemand bei, sondern alle haben mich verlassen. Ich hoffe, dass ihnen das nicht zur Last gelegt wird. 17. Der Herr aber stand mir bei und gab mir Kraft, damit durch mich die Botschaft vollständig verkündet würde und alle Nichtjuden sie hören konnten. So wurde ich aus großer Gefahr gerettet. 18. Der Herr wird mich vor allem Bösen bewahren und mich sicher in sein himmlisches Reich bringen. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. 19. Grüße Priska und Aquila sowie die Familie des Vanisiphorus. 20. Erastus ist in Korinth geblieben, und Trophimus habe ich in Milet krank zurückgelassen. 21. Beeile dich, noch vor dem Winter zu kommen. Eubulus, Pudens, Linus, Claudia und alle anderen Geschwister senden dir Grüße. 22. Der Herr sei mit deinem Geist, und die Gnade sei mit euch allen.